Beine stehen. Hab den Geile scharf auf Nährung und Hexen lassen gegen Glatzen auf. Häng mit all sozialen Elementen rum und wenn sie echt das Glück sehen, schauen sie nur dumm. Genetisch und bleibt überleben. Ihr könnt ihr noch so lange.